Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 905 an Schiller. Hier das erste Konzept, lassen Sie uns das Eisen, da es heiß ist, schmieden. Wenig wird zu brauchen sein, zu mancherlei Betrachtungen gibt dieser erste Versuch Anlass, mündlich mehr. Mögen Sie wohl heute kommen und wann? Weimar, den 23. Juni 1803. Geh!